Ist Jesus nur mein bester Freund, bin ich glücklich hier. Wenn ringsum alles dunkel scheint, ich bleibe fest in ihm. Wenn Mond und Sternenschein erlischt, ringsum dunkle Nacht, trau ich mit voller Zuversicht auf seine große Kraft. Er mein bester Freund, ihm vertraue ich. Er mein bester Freund, ihm vertraue ich. Wenn Mond und Sternenschein erlischt, ringsum dunkle Nacht, trau ich mit Zuversicht auf seine große Kraft. Ist Jesus meines Lebens Licht, singet vor das Herz. In jener Himmelsherrlichkeit, dort gibt es keinen Schmerz. Ich weiß es, dass er bald erscheint, Gottes Sohn für mich. Dort hat die Wohnung er bereit, für mich im ewigen Licht. Er mein bester Freund, ihm vertraue ich. Er mein bester Freund, ihm vertraue ich. Sternenschein erlischt, ringsum dunkle Nacht, trau ich mit voller Zuversicht auf seine große Kraft. Ist Jesus nur mein bester Freund, fürcht ich keinen Feind. Wenngleich der Sturm mir mächtig droht, er hilft in meinem Leid. Sein mächtig Wort die Wellen stillt, bis ich in ihm ruh. Und mich mit neuer Kraft erfüllt, um unser Werk zu tun. Er mein bester Freund, ihm vertraue ich. Er mein bester Freund, Sternenschein erlischt, ringsum dunkle Nacht, trau ich mit voller Zuversicht auf seine große Kraft.